Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Folge 106. Jawohl, dicht gepacktes Programm und schöne News für die Nexus S Besitzer vor oder nach dem Galaxy Nexus ist jetzt auch das Nexus S definitiv dran. Ich habe das Glück natürlich mal wieder gehabt, dass es bei mir etwas länger gedauert hat, bis ich es letztendlich bekommen habe und das auch nur wieder durch einen Trick. Zu dem komme ich noch später. Zunächst mal kurz vorab meine ersten Eindrücke. Ich habe nur begrenzte Zeit, das alles zu testen im Moment. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich stabile Sache. Ja, das mit diesem, ja, dass das Project Butter und das butterweiche Scrollen und so weiter. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich kann keinen Unterschied zu dem Ice Cream Sandwich vorher feststellen, was das flüssige Bedienen von dem Gerät betrifft. Ja. Und ja, also ich hatte eigentlich nie einen Grund, mich zu beschweren. Das lief also alles relativ gut ab. Ja, das mit diesem, also mit der Flüssigkeit, auch bei Ice Cream Sandwich, da hatte ich eigentlich nie jetzt das große Problem, dass irgendwas stark geruckelt hätte oder sowas. Ich meine, generell ist es so, wenn halt viele Tasks im Hintergrund laufen, die sehr rechenintensiv sind, dann wird es auf jeden Fall etwas hakelig, aber das ist auch hier bei diesem Jelly Bean der Fall. Also ich kann da auf dem Nexus S kann ich jetzt halt eben keinen Unterschied feststellen. Das liegt vermutlich daran, weil eben dieses Project Butter halt die Fähigkeiten zum Beispiel eines Dual-Core-Prozessors viel besser ausnutzt und eben für die superflüssige Darstellung dann eben Speicher und CPU-Ressourcen nimmt, die vorhanden sind und das dann optimiert darstellt. Da das Nexus S halt, würde ich mal sagen, eben richtig voll schuften muss, bleibt da halt nicht viel Reserve. Also das ist meine Vermutung. Nichtsdestotrotz ist Jelly Bean kommt mit einer Haufen Verbesserungen auch eben für hier dieses Nexus S beispielsweise. Das Google Now ist übrigens eine geniale Geschichte und ich meine damit die Cards. Ja, also die Spracheingabe, gut, das kennen wir schon. Schön ist, dass jetzt auch ein bisschen flüssiger funktioniert und auch schöner aufgemacht. Also wenn ich jetzt mal hier teste. Show me the weather in Tokyo. It's 23 degrees and clear in Tokyo, Japan. Here's the forecast for the next few days. Also nichts, was man nicht schon irgendwie gewohnt ist oder irgendwie gesehen hat. Es beherrscht jetzt mehr Sprachbefehle. Ich habe das Teil ja auf Englisch stehen, deswegen kann ich von den deutschen Sprachbefehlen jetzt nichts sagen, habe aber schon gelesen. Da komme ich dann gleich später nochmal dazu. Der Marc hat mir heute eine schöne, oder hat mir vor ein paar Tagen eine schöne Mail geschrieben. Da komme ich dann nochmal drauf zurück. Also die deutsche Spracheingabe weiß ich jetzt nicht, sollen aber ein paar Befehle mehr eben hinzugekommen sein. Was auf jeden Fall mir positiv aufgefallen ist, noch zusätzlich, wo die wenigsten bisher darüber gesprochen haben, das ist die Google Music App. Ich habe ja, wie ihr vielleicht wisst, das Glück gehabt, noch einen Google Music Account zu ergattern, obwohl ich im falschen Teil der Welt lebe. Und diese schöne Google Music App ist bei Jelly Bean also komplett überarbeitet und sieht jetzt auch richtig gut aus, macht Spaß damit was abzuspielen. Es hat wieder auch da wieder einfach ein schönerer Touch bekommen. Das sieht alles etwas besser aus und vernünftiger. Man kann jetzt auch mit Pinch & Zoom in einigen Ansichten quasi von einer Listendarstellung auf Thumbnail schalten und so weiter und so weiter. Richtig schön. Also da macht's so gleich nochmal einen Tacken mehr Spaß, damit seine Musik zu hören. Ganz toll ist, dass da, das Schriftbild und die gesamte Anzeige dadurch, durch dieses Jelly Bean, deutlich schärfer geworden ist. Fragt mich nicht, wie die Youngs das gemacht haben, aber es ist faszinierend. Das Nexus S zeigt die Schrift gestochen scharf. Unglaublich. Viel, viel besser als vorher. Auch die Zeichensätze wurden, also die Stellen, wo die entsprechenden Zeichensätze benutzt werden und die Größe der Texte wurden nochmal überarbeitet. Das Notification-Fenster ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Oben groß die Uhr, das Datum, Wochentag, ja, und dann eben die Benachrichtigung unten drunter, die, wie ich ja schon gesagt habe, also richtig schön gelungen sind, tolle Grafiken jetzt auch mit beinhalten können und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Die Systemeinstellungen verbergen eigentlich keine großen Überraschungen. Die Accounts sind jetzt direkt abrufbar von der Hauptseite sozusagen. Und übrigens, wer das Google Now starten will, ohne oben auf diese Adressbar zu klicken und dann eine Eingabe zu fordern, also wer das lieber über ein Icon haben will, warum auch immer, der kann einfach die normale Google-Suche, heißt einfach nur Google, dieses App-Icon, draufdrücken und dann öffnen sich diese Cards mit auch dem schönen Hintergrund übrigens. Ja. Ich glaube, der ist sogar tageszeitabhängig. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass man hier nochmal auf Show More Cards gucken muss, wenn man dann noch wirklich die gesamten möglichen Karten eingeblendet sehen will, also zum Beispiel, wo man einchecken kann und so weiter und so weiter. Oder wo man hin navigiert öfters. Ja. Und ja, also ich muss sagen, so ist es wirklich sehr, sehr schön. Das Google Now ist eine Sache, das wird mich in Zukunft garantiert noch sehr stark beschäftigen. Das ist eine Riesenverbesserung, weil es ist tatsächlich so, im Prinzip weiß das Telefon jetzt, wann zu welcher Zeit man wo eigentlich sein müsste. Wenn man das richtig pflegt und da auch immer alles schön gemacht hat, geht das schon gleich von Anfang an. Ansonsten muss man das jetzt erst nochmal ein bisschen lernen. Am Anfang ist das also recht ungenau und dann merkt sich aber eben Google genau, wo man sich normalerweise aufhält. Ja, also richtig toll. Wegen dem Update, wie man bekommt man das? Also das wird jetzt over the air ausgeliefert, OTA-Update, kein Problem also, könnte man meinen, aber einige haben natürlich wieder das Glück, ich bin da auch immer dabei, wie ich schon gesagt habe, die bekommen das Update erst viel später als die anderen. Das ist vermutlich durch die vielen verschiedenen Versionen von den Geräten. Ich habe nämlich schon gemerkt, dass jetzt ist schon auch beim Ice Cream Sandwich Update und jetzt bei diesem Update, dass die Files, die angeboten werden zum Download für diese Version eigentlich, ja, also für diese Software-Version von dieser Software-Version oder OS-Version auf die nächste, die funktionieren bei mir nicht. Also die haben, da gibt's eine ganz klare Meldung, dass das nicht geeignet ist für mein Gerät. Und das lässt halt schließen, dass es viele verschiedene Versionen offenbar gibt. Oder ich habe hier das Glück und habe gerade eine Version, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Hardware-Version meine ich jetzt, von dem Nexus S. Das ist mir, wie gesagt, schon das zweite Mal aufgefallen. Und so Incremental-Updates gehen bei mir fast nie. Deswegen war ich dann froh, als das richtige Update für mich endlich verfügbar war. Aber wie gesagt, ich musste dann nachhelfen. Und dafür gibt es einen Trick. Ich hatte hier kurzzeitig geschrieben in meinem Blog, dass es so und so gehen sollte. Aber dann war nicht so mit dem normalen Bootloader. Geht das nicht mehr zu flashen wie früher. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass das mit dem Stock-Bootloader nicht mehr geht. Was hat sich Google dabei gedacht? Ich kann es nicht sagen. Vielleicht waren wieder die Carrier dahinter, die ein bisschen Druck gemacht haben. aber muss jetzt einen anderen Trick anwenden. Nur der, den habe ich auch probiert über das Entwicklerkit, über das SDK von diesem Eclipse-Paket beispielsweise. Ist recht kompliziert, finde ich. Ja. Obwohl es eigentlich nur wenige Schritte sind, aber das ist mir zu viel Stress. Ja. Ich habe es trotzdem probiert und sieh, das hat nicht funktioniert. Also ich sagte ja, es kann auch an der Hardware-Version bei mir gelegen haben. Also blieb mir nichts anderes übrig, als auf das OTA-Update zu warten. Aber ich habe da ein bisschen nachgeholfen, damit es schneller geht. Und zwar, der Trick ist, das habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn ihr da euch schon mal das schon mal mit Ice Cream Sandwich probiert habt, dass ihr in die Systemeinstellungen beziehungsweise bei den App-Einstellungen ja hingeht und dort dieses Google Frame löscht. Moment mal, wie heißt das nochmal genau? Ach Mann! Ja. Ich guck mal, das dauert mit mir ein bisschen. So, wo haben wir es denn hier? Das Google Services Framework. So, das Google Services Framework war ich daneben. Und dort eben hingehen und das ist das Beenden, Forstop und dann eben die Daten löschen, Clear Data und dann in die Systemeinstellungen gehen und dort auf About Phone. Ja, ich habe es natürlich hier, wie gesagt, in Englisch stehen und dort gibt es dann noch eben diesen Punkt System-Updates, dort draufklicken, dann wird erneuert. Nur das Problem ist, das hat ebenfalls nicht funktioniert. Manche haben es 10, 20 Mal probiert, bis es funktioniert hat. Aber bei mir auf Anhieb hat es funktioniert, als ich folgenden Trick angewendet habe. Also, Telefon in den Flugzeugmodus setzen. Ja. Dann Wi-Fi separat anschalten. Natürlich braucht ihr eine Wi-Fi-Verbindung, dann, klar. Dann in das Google Framework reingehen und wie eben schon gesagt, Forstop, also schließen, erzwingen und dann Clear Data. Dann das Telefon ausschalten, neu starten. Dann direkt nochmal reingehen, gucken, das Google Framework, normalerweise setzt sich das dann um, ja, aber ihr könnt es probieren, System-Updates, ja, reingehen, also About Phone, System-Updates und dann findet das Telefon in der Regel dann das OTA, sofern es für euer Handy auch tatsächlich vorliegt. Bei mir hat das dann auch tatsächlich geklappt. Und wenn das auch bei euch nicht klappen sollte, dann einfach nochmal, nachdem ihr rebootet habt, in das Services Framework gehen, nochmal die Daten löschen, nochmal schließen, erzwingen und dann eben nochmal in dieses Update-Menü und schon müsste es bei euch angekommen sein. Also das ist die einzige Methode, die bei mir funktioniert hat. Finde ich ziemlich übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na gut, okay. Konnte natürlich halt nicht warten. OTA-Updates dauern halt mal eine Zeit lang. Aber so müsste es gehen. Ist ja noch zu verschmerzen. Im Gegensatz mit dem SDK, ich finde, das ist ein bisschen zu viel Aufwand. Und wie gesagt, hat auch bei meinem Handy nicht funktioniert, weil offenbar das File, das im Internet hier kursiert, das habe ich auch verlinkt, das ist offenbar nicht für alle Nexus-Hardware-Versionen geeignet. Jo, also, weiterhin gibt es ein paar Apps, die ein Update für Jelly Bean benötigen. Ja. Angeblich wäre auch Dropbox davon betroffen, ja, mit diesem Update-Problem. Das kann ich jetzt allerdings nicht bestätigen. Ich habe ja den Auto-Upload, die Auto-Upload-Funktion drin. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das auch tatsächlich so geklappt hat. Ja, also bei mir hat der Auto-Upload ganz normal geklappt. Von den Bildern auch. Also das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass das hier ein Update benötigt. Dennoch sollen da einige Programme aufgetaucht sein, die ein Update brauchen. Also wenn hier was nicht funktioniert, keine Panik. Die Entwickler sind da recht schnell zugange momentan. Die wissen um das Problem und da wird sicherlich dann ein Update schnellstmöglich kommen. Es sind allerdings auch nur ganz, ganz wenige Apps. Also ich habe hier jetzt ehrlich gesagt keine einzige App auf meinem Handy, das irgendwie ein Update benötigt hätte. Die funktionieren also alle einwandfrei. Ja, gut, aber wundert mich nicht, weil ich benutze halt auch, sag ich mal, viele normal offizielle Apps, auch viel Google Apps, ganz klar, logisch. Und ja, so diesen Würgekram, den habe ich eigentlich immer vermieden. Da ist immer bei mir gleich wieder runtergeflogen. Man kann dem Programm schon ansehen vorneweg, ob die nach den Guidelines programmiert sind oder nicht. Und bei mir ist halt oft so, dass diese Programme gleich wieder runterfliegen, wenn die sich nicht an die entsprechenden Programmschnittstellen halten. Und das hat schon viel geholfen. Gut, noch eine freudige Nachricht für die Besitzer von einem HTC One X, One XL und One S. Da wird ein Update auf Jelly Bean kommen. Zeitnah kommen. Was das heißt, weiß ich nicht. Angekündigt wurde das Ganze von Telstra. Ja, das ist ein Netzanbieter und in den USA, glaube ich, ist es sogar, ja. Und die haben eben hier, nee, nicht in den USA, Entschuldigung. Kann ich nicht sagen, woher. Irgendwo auf der Welt hat ein Netzanbieter angekündigt, dass HTC eben schon auf dem Jelly Bean Update oder schon an dem Jelly Bean Update rumwerkelt. Gut, was wird's bringen? Vielleicht hoffentlich ein bisschen ruckelfreiere Darstellung. Aber ja, machen wir uns nichts vor. Ihr werdet nach wie vor dann das Sense-Teil haben. Vielleicht läuft es dann etwas flüssiger. Und ja, gut. Sehr schön. Übrigens, noch eine Kleinigkeit zum Aufpallen. Sehr schön. Ich benutze ja oft die Kamera bei dem Handy. Und die Kamera-App wurde ein bisschen überarbeitet. Wenn ihr jetzt ein Foto macht, ja, dann seht ihr so eine Animation, wie das dann praktisch rechts rüber abgelegt wird auf dieses kleine Fensterchen oben, rechts oben, ja. Dort habt ihr bisher immer draufgeklickt und dann habt ihr ja schon Vorschau vom Bild gesehen und dann nochmal draufklicken auf das Bild und dann seid ihr in die Galerie gekommen. So könnt ihr jetzt einfach nach links das Bild ziehen, also einfach swipe nach links, zack, und dann seid ihr in der Galerie. Könnt ihr durch weiter scrollen, wieder zurück und wenn ihr am letzten Bild seid und macht dann einen Swipe nach rechts, wupp, seid ihr wieder in der Kamera. Also wunderbar einfach, das habe ich mir schon oft gewünscht. Gut, also so viel heute mal zu Jelly Bean, ja, hab ja schon jetzt so oft darüber gesprochen, wird es auch, glaube ich, nochmal müssen kurz ansprechen bei der Community, bei den Community-Sachen. Aber jetzt erstmal was anderes, was mich sehr fasziniert hat. Jawohl. Also, es war einmal eine Firma, die hatte einen begnadeten Techniker, der auch den allerersten Computer dieser Firma entworfen hat, gebaut hat. Und das war Steven Wozniak und die Firma war Apple. Und dieser Steven Wozniak ist einfach, ja, wie soll man sagen, das ist einfach der Tech-Guru schlechthin. Ja. Und der Mann, da ist das richtige Genie, ja, hinter dem Ganzen. Und ja, derjenige, der den ersten Apple-Computer erfunden hat, den finde ich ganz cool. Der hat sich auch wegen der Sache, wie Apple die Dinge angeht, schon des Öfteren mit Steve Jobs in die Wolle gekriegt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieser Geek, wie er selbst auch gerne genannt werden will, der hat hier eine schöne Sache gemacht. Er hat nämlich seinen Inhalt seines Rucksacks, seines Geekbags, ja, preisgegeben. Und in der Tat lässt sich da einiges erahnen. Also was er in seinem Ding hat. Nicht nur Apple-Sachen, klar, natürlich. Als immer noch Apple-Mitarbeiter, auch wenn er nicht mehr aktiv bei Apple ist, ja, klar. sie natürlich auch sowas haben, aber er hat sich immer die unabhängige Denkstruktur erhalten, ja, und somit kommen auch einige andere Geräte aus seinem aus seiner Geekbox raus, ja. Und die Ausstattung ist phänomenal. Ja, ich habe mal den Artikel verlinkt, da könnt ihr mal das Bild genau sehen. MacBook Pro hat er drin. Ach, ich glaube, ich setze das sogar in den in die Shownotes rein, das Bild, weil das ist einfach zu cool. Also er hat hier MacBook Pro drin, iPad Case, ein Keyboard, Jambox für was ist das? Keine Ahnung. Jambox sind das. Eine externe Festplatte ist natürlich drin, eine Rugged Festplatte, iPod Nano als Uhr, seine Frau iPod Nano, ja. Dann ebenfalls zwei iPads für ihn und seine Frau, einen Canon Battery Charger, ein Verizon Battery Supplement, ein Kindle hat er drin, ein Mophi, was ich glaube, das ist sowas wie ein MiFi, sowas ähnliches. Ein MiFi hat er auch drin und ein MiFi Spare, also praktisch nochmal zusätzlich eins. Genau wie zwei Garmin 3490 LMT Backpacks, und das sind schon die ersten Android-Geräte. Einmal einer für den Rucksack, fürs Backpack, und einmal einer fürs Auto. Ja, zwei Stück. Dann hat er zwei iPhones drin. Ja. Es sind vier iPhones insgesamt. Also erstmal seine Frau's Arbeits-iPhone 4, dann das persönliche iPhone 4S von seiner Frau, dann sein iPhone 4S und ein iPhone 4S AT&T Unlocked. Und dann ist da noch ein Galaxy Nexus AT&T Unlocked, ein Galaxy Nexus AT&T Unlocked als Ersatz. Ja, tatsächlich, ja, hat alle Eventualitäten vorbereitet. Und ein Droid Razer hat er ebenfalls noch drin. Ja. Dann noch ein MiFi Spare und ein 4G MiFi Spare und ein 4G MiFi also das Spare ist immer eben dieses Ersatzteil. Ja. Außerdem hat er noch eine weiße Mute Watch und eine Cray Mute Watch. Also, boah, was ein Rucksack, ja. Und das hat mich inspiriert, das mache ich auch. Ich mache mir auch so einen Rucksack, wo ich alle möglichen Geräte drin habe. Aber wie gesagt, da werden dann andere Geräte drin sein, ja. Also, ja, ihr wisst ja, ich bin leider nicht ganz so offen und unabhängig wie Stephen Wozniak. Gebe ich ganz ehrlich zu. Der Mann ist ein Genie, ja. Der gibt sich mit solchen kleinen Hickhack-Sachen nicht ab. Mit ideologischen Problemen. Diese Art gibt er sich offenbar nicht so ab. Ich schon, deswegen wird es bei mir ein anderer Inhalt sein. Ich bin ja auch kein Genie. Google übernimmt aber Sparrow. Und das ist auch ein Zug, das einem Genie würdig ist. Denn der Sparrow E-Mail-Client ist einer von den besseren E-Mail-Clients. Und zwar aus der iPhone-Ecke. Aus der Apple iOS-Ecke. Dieser E-Mail-Client erfreute sich großer Beliebtheit und entsprechend hoch schlagen jetzt auch die Wellen deswegen, weil nämlich Google diesen vielversprechenden Mail-Client quasi mit der Firma zusammen aufgekauft hat. Und Sparrow sagt dazu nur natürlich die üblichen Sprüche. Wir sind aufgeregt mitzuteilen, dass Sparrow eben von Google gekauft wurde, ja? Und jetzt schließen wir uns dem Gmail-Team an, um eine größere Vision fertigzustellen, eine, die, wie wir denken, besser erreicht werden kann mit Google. Und das ist, ja, wie gesagt, ein Schlag ins Gesicht von den iOS-Fans, die ja schon sehr heftig reagiert haben, als Instagram gewagt hat, eine Android-App auf den Markt zu bringen. Jetzt wird Sparrow also komplett von Google übernommen. Mal sehen, ob ob der iOS-Client dann noch weiter besteht oder nicht. Die Android-Nutzer hoffen natürlich dann darauf, dass vielleicht ein verbesserter E-Mail-Client kommt. Ich kann eigentlich überhaupt nichts Negatives am Gmail-Client finden. Ich finde ihn einfach super, habe mich auch dran gewöhnt. Aber so ein bisschen frischer Wind ist ja nie schlecht. Vielleicht gibt's ja noch einen alternativer Client, den man dann downloaden kann, sich installieren kann oder eben vielleicht in der nächsten Android-Version schon integriert vorfindet, wenn er denn akzeptiert wird. So, ja. Schauen wir mal, wie das noch wird. Also auf jeden Fall ist die Übernahme ja so nicht ganz schlecht. Ich habe im Internet gelesen, das wäre ein bösartiger Zug gewesen von Google. Kann ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen, wenn ein E-Mail-Client wirklich oder ein Produkt wirklich so gut ist. Und Google hat da die Möglichkeit dazu zu sagen, okay, hier das Entwicklerteam, das hat's drauf. Wir kaufen die Firma und dann wird das gemacht und fertig. Ja. So ist es nun halt mal. Das hat, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Boshaftigkeit war, so von wegen, die machen wir jetzt kaputt. Den iPhone-Nutzer, den schlagen wir jetzt ein ins Gesicht. Also das ist nicht die Denkweise von Apple. Ja, Entschuldigung, das ist vielleicht die Denkweise von Apple, also nicht die Denkweise von Google. Die sind da auch drüber erhaben. Das konnte man auch sehen bei der Google I.O., wie viele MacBooks da zu meiner Verwunderung übrigens genutzt wurden. Gut. Samsung zeigt ein neues Galaxy-Gerät, übrigens im August, geht ganz schön schnell, man weiß noch nicht genau, was für welche das denn dann auch sein werden. Die Gerüchte besagen ein Galaxy Place Q, ja, und ein neues Galaxy Note 10.1, schon wieder, das ist ein Bad. Und vielleicht auch das Galaxy Note 2 könnte da vielleicht mit dabei sein. Schauen wir mal. Das neues Flaggschiff-Gerät, wie es so schön heißt, wird es wahrscheinlich nicht sein. Da ist immer noch das Samsung Galaxy S3 momentan absolut Top-Priorität, was man ja auch bei den irren Verkaufszahlen sehen kann. Ja, ich habe heute gerade gelesen, 10 Millionen soll schon rein nur Samsung Galaxy S3 und ja, das kann ich mir also schon vorstellen, dass das dann interessant wird. Jetzt habe ich mich total verquatscht, ne? Das ist natürlich Quatsch. Also das Galaxy S3, das ist ja immer noch das aktuelle Gerät und das bleibt auch interessant für die neuen Käufer. Jet Set Radio Dreamcast Spiel kommt zurück, habe ich hier mal geschrieben. Ja, genau. Etwas, was wir eigentlich schon hier zu wenig als mal gesagt haben. Über Spiele, über neue Spiele. Momentan geht's ja richtig rund auf dem Android-Spielemarkt. Ja, es kommen jede Menge Games raus und eins davon ist eben jetzt, oder wird demnächst rauskommen, das Jet Set Radio. Das ist eigentlich ein relativ bekanntes Spiel vom Dreamcast, hat damals richtig gut eingeschlagen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man, wenn das dann herauskommt für den Preis und das genaue Datum gibt's leider noch nicht, aber ich wollte schon mal sagen für die Leute, die vielleicht da was Interessantes ja, davon haben. Das heißt, Fun für die Dreamcast-Fans. Ehemals Dreamcast-Fans, immer noch Dreamcast-Fans. Übrigens noch eine Kleinigkeit. Der kleine grüne Charger, das kleine grüne Aufladegerät in Form eines Androids. Das ist ja in Deutschland sehr begehrt gewesen, in Europa, mal eine Zeit lang. Es gibt jetzt übrigens eine Möglichkeit, wie man das richtig normal bekommen kann. Die Kollegen bei androidcentral.com, die haben jetzt ihren Shop international geöffnet, findet ihr jede Menge Fanartikel und Krams. Und die haben den kleinen grünen Andrew Charger, nennt er sich Andrew, also A-N-D-R-U geschrieben. Und ich glaube, kostet um die 24 Dollar, ja. Und dann kann man jetzt auch aus dem Ausland bestellen. Nur als Info. Ja. Find's sehr schön. Ich glaube, ich werde mal einen zulegen. Ich wollte schon immer so einen Teil haben. Ja. Warum ich das jetzt sage, ich hab keine Ahnung, ja. Aber irgendwie, wie gesagt, ich wollte das Teil schon immer haben. Und jetzt gibt es endlich eine Möglichkeit, weil man konnte den sonst nicht bekommen. Ja, außer man hat wieder spezielle Kontakte und so. Dann, was mir schon vor einigen Wochen aufgefallen ist, einigen Monaten sogar schon, das ChiliPad, dieses blau-weiße Tablet für Kinder, ich glaube, das ist so um die 7 Zoll groß. Das ist allerdings nicht nur für Kinder. Bei einem Preis von 99 € mit Ice Cream Sandwich drauf, da werden sicherlich auch schon ein paar Erwachsene hellhörig. Es ist wirklich ein interessantes Teil. Es kann viel, ja. Von den Leistungsdaten her ist es auch okay. Die einzeln jetzt aufzuzählen, bringt bei einem Gerät für 99 € eh nicht viel. Also dürft ihr nicht das Beste, Neueste, Schnellste erwarten. Ja. Der einzige Kritikpunkt, und das muss euch klar sein, ist das Display. Das Display ist schrecklich, furchtbar, Horror. Ja. Also da ist wirklich ein ganz schlechtes Display verbaut worden. Deswegen ist es nur eingeschränkt zu empfehlen. Aber ansonsten hat mich das Teil sogar recht stark beeindruckt. Die Zusatz-Apps, die da drauf sind, speziell für Videos und Audio, sind toll gemacht. Es sind ein paar Apps drauf, speziell zwar für Kinder, aber auch eben für Multimedia-Anwendungen nochmal. Der Video-Editor ist zum Beispiel auch interessant. Und eben, dass hier Ice Cream Sandwich drauf ist, ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Und vielleicht geht man mal ins Geschäft und schaut sich das mal an, dieses Chili Pad. Wem ja, pixelige Display nichts ausmacht, der wird das sicherlich eine ganz interessante Möglichkeit finden, günstig an ein Android-Tablet zu kommen. Ich habe heute schon zweimal von Apple geredet, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte, aber durch die Patentpolka bin ich mal wieder angehalten, da was zu sagen dazu. Diesmal allerdings etwas Unerwartetes. Ihr habt es bestimmt schon mal in den News gehört, was war ja aller Munde. Ich möchte dazu aber noch was sagen. Apple muss auf seiner Webseite in England sagen, dass Samsung nicht vom iPad kopiert hat. Das ist ein herber Schlag für Apple, ein Schlag ins Gesicht. Dem Richter ist nämlich der Kragen geplatzt und hat diese Anordnung jetzt gegeben. Das heißt, es muss vollzogen werden. Klar kann Apple dagegen vorgehen. Das wird Apple bestimmt auch machen. Aber zuerst mal muss das jetzt umgesetzt werden. Finde ich richtig so. Apple wird sicherlich da noch einen kleinen Weg finden, das nicht ganz so schlimm rüberzubringen. Ja, aber dennoch finde ich es richtig, dass klipp und klar gesagt werden muss, dass Samsung eben nicht kopiert hat, weil also da muss man schon ziemlich blind sein, wenn man das Samsung-Design mit dem vom Apple verwechselt. Das positiv oder negativ, das ist mir vollkommen egal, aber die Dinger sehen ungefähr so gleich aus wie ein Golf GTI und ein Mazda CX-5. Ja, also wenn man die verwechselt, dann hat man immer alle, naja, da hat man Tomaten auf den Augen. Ja, also Entschuldigung. Oh gut, was hat das für Konsequenzen, wenn dieses Beispiel Schule macht? Das wäre nochmal gut. Wenn dann diese Patentrolle anfangen zu klagen, ja, und verlieren, dann häufen sich doch diese Meldungen, ja, okay, wir müssen das zurücknehmen, der hat nicht von uns kopiert und der hat nicht unsere Idee geklaut und das Patent war auch nicht genutzt worden von uns, was wir gesagt haben, deine Öffentlichkeit. Das wäre doch mal eine gute Sache. Ich hoffe, das Beispiel hier macht Schule, dass die Richter das öfters so lösen, dass eben eine öffentliche, wirksame Stellungnahme von der Firma, die nämlich eine andere Firma probiert, bei einer anderen Firma probiert, Rufmord zu betreiben, dass die dann eben verdonnert wird, genau so etwas zu tun, damit den Leuten auch klar ist, das war falsch, das war üble Nachrede, ja, würde es bei uns wohl heißen. Und während ich bezweifle, dass es bei uns jemals einen Richter so viel Mut und Originalität hat, um ein solches Urteil zu fällen, vielleicht hat er auch die rechtlichen Möglichkeiten dazu, nicht bei uns ein solches Urteil zu fällen, würde ich mir es doch wünschen, dass das zumindest dann im Ausland stärker Schule macht, damit dieser Patentrollerei auf allen Seiten, ist mir jetzt mittlerweile egal, welche Firma das ist, ja, aber das geht mal dermaßen auf den Keks mittlerweile, dieses ganze Patentgetrolle. Die sollen sich doch alle mal zusammenreißen und sollen einfach Produkte machen, die besser sind und dann werden es die Leute auch kaufen. Die Leute interessieren sich doch rein feuchten Kehricht für Patente. Ja. Und der Markt, ehrlich gesagt, auch. Der Markt interessiert sich allerdings momentan, oder doch vielleicht eher die Kunden, ne? Mal sehen. Die möglichen, die potenziellen Kunden, ja, um oder über den Oh ja. Ja, denn der Oh ja, diese Spielekonsole auf Android-Basis, die ja einen fulminanten Start bei Kickstarter hingelegt hat, ja, über 5 Millionen sind es momentan, die zusammengekommen ist. 5 Millionen Dollar, ja, 950.000 Dollar wollten sie eigentlich haben. Jetzt haben sie mehr als das Fünffache von dem, was sie eigentlich bräuchten oder haben wollten zum Start bekommen von den Leuten. Und jetzt meldet sich auch erstmal der Produktmanager zu Wort, ja, neues Gesicht. Und wie heißt der nochmal? Schöner Name, ein schöner Schwierigkeit, den ich absolut nicht merken kann. Mufi Gadiali. Okay. Der hat jedenfalls sich zu Wort gemeldet und hat gleich bekannt gegeben, dass auch ein Ethernet-Port integriert ist, ein Ethernet-Port für den Ouya heißt der Ouya. Und das wäre schon mal eine gute Sache für die Leute, die eben das lieber über Kabel betreiben wollen, nicht übers Wi-Fi-Netzwerk. Das ist auch ein bisschen stabiler und man hat nicht noch mehr Wi-Fi-Geräte. Mittlerweile ist in jedem Haushalt mehr als genug vorhanden. Und wenn dann der Nachbar und der Nachbar vom Nachbar auch noch ein Wi-Fi hat, dann sind schnell die Frequenzen weg. Also deswegen ist eben Kabelanbindung immer eine gute Sache. Und er macht auch klar nochmal, ja, dass da alles ausgerichtet ist auf das bereits existierende Android SDK, dass man damit eben entwickeln kann für den Ouya. Und dass sie auch eng zusammenarbeiten mit Nvidia, um den Tegra Free Chip da richtig erfolgreich zu integrieren in diese Konsole. Also es nimmt langsam aber sicher Formen an, ja. Es fallen Namen, es fallen konkrete Ausstattungsmerkmale und das bedeutet schon mal gute Sachen. Ja, würde ich sagen. Und ich kann es kaum abwarten, bis die Konsole auf dem Markt ist. Das wird allerdings noch dauern. Die ist ja noch nicht mal entwickelt. Ja, das wird dauern. Aber wenn sie denn rauskommt, könnt ihr sicher sein, für 99 Dollar oder Euro oder was das dann immer hier in Europa kosten wird, dann, da wird zugeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Das wird getan. Die Honda-Autos, die werde ich mir zwar deswegen nicht kaufen, aber die haben jetzt eine Android oder die werden eine Android-Steuerung integriert haben. Und zwar das erste Modell, das diesen Honda Link bekommt, wird im Herbst 2013 der Honda Accord sein. Dieses MyLink-System hat benutzt also quasi das Android-Handy dann, um verschiedene Sachen abzurufen in dem Bedienteil von diesem Multimedia-Gerät im Honda, beispielsweise, was hier auf dem Screenshot zu sehen ist, über das Honda Link, Facebook kann man auch und Shoutcast Radio, stündliche News, ja, und so weiter und so weiter. Man kann sich Plätze suchen, zum Beispiel, um was zu essen zu gehen, ja, hin und her. Twitter kann man benutzen, haha, ja, genau. Bin jetzt auf der Autobahn, fahre jetzt rechts ab, ist wieder ein Idiot von mir, und so weiter, ne? Nee, auf jeden Fall, Honda Link finde ich eine gute Sache. Ford ist da ja aber auch schon ein Stückchen weiter. Die haben zum Beispiel schon mit ihrem Ford Fiesta Electric Vehicle, das ist schon verfügbar und die App ist auch schon verfügbar, ein richtiges Steuerungssystem schon integriert. Und auch andere Autohersteller haben beispielsweise Apps, mit denen man das Auto schon starten kann, bevor man aus der Tür rausgeht. Und ähnliches. Also sehr, sehr interessante Geschichten. Ja, also man kann zum Beispiel auch die Standheizung von innen schon einschalten, wenn es draußen kalt ist. Ja, man kann schon abfragen, wie viel Sprit noch im Tank ist. Und da ist dann zum Beispiel eben nicht nur jetzt so etwas, was im Handy gespeichert ist, sondern eine richtige Abfrage. Ja, oder eben beim Fiesta Electric Vehicle eben auch den Ladezustand, und dann kriegt man auch ausgerechnet mal, wie weit man noch kommt und wann man dann wieder laden muss und wo die nächste Ladestation ist und so weiter und so weiter. Ganz, ganz schön. Und also Honda macht sich da auf jeden Fall ran, dass es eben auch ihre Autos mit den Android-Systemen jetzt verknüpft wird. Noch was zum Design der Wettervorhersage im Web. Ja, das ist ja wichtig. Nein, das ist nicht wichtig. Aber auch wer noch kein Jelly Bean hat, der kann über dieses Web-Interface ja die Wettervorhersage beispielsweise von einem bestimmten Ort holen, so wie ich es eben gemacht habe. Über Google Now per Sprache kann man zum Beispiel dann das Wetter in Tokio, ne, Weather in Tokio, zack. Und dann sieht man jetzt ein neues Design, das an Jelly Bean angepasst ist, auch im Netz, wenn man nämlich von einem Android-Gerät oder einem Android-Tablet kommt. Und nicht nur das, je nachdem, ob man mit einem Telefon oder mit einem Tablet ansurft, kriegt man dann was anderes zu sehen. Und das ist auch das, was ich schon in der letzten Sendung gesagt habe. Die ein und selbe Seite, wie mit der App, wie mit dieser Google Plus App, die ein und selbe App ist eben für das Tablet gut geeignet und für das Handy gut geeignet. Es kommt nur darauf an, wie man das Teil programmiert, dann wird es erkannt und schon wird es angepasst an das Design von dem jeweiligen Gerät, was da eben besser ist. Und noch eine Kleinigkeit, und zwar Marissa Mayer geht zu Yahoo, die ehemalige Nummer 20 von Google. Nummer 20, das muss man vorstellen, die war von Anfang an dabei und war für nichts Geringeres zuständig als die Google-Suche. Die geht jetzt zu Yahoo. Ich habe darüber, deswegen, ich möchte jetzt hier gar nicht so lange darüber herumreden. Ich habe da ausführlich noch in der Rios Wochensicht darüber berichtet, wochensicht.netcast.com, was da vielleicht die Hintergründe sind, warum macht Marissa Mayer das. Ja. Und es könnte euch nochmal 20, 25 Minuten eurer Lebenszeit kosten, das anzuhören. Ja, und dann kommen wir zum Community-Teil. Also der Marc hat mir eine ellenlange Mail geschrieben. Erstmal vielen Dank dazu, Marc, mit guter Kritik und einer Frage, die ich hier jetzt gleich beantworten möchte. Und zwar hat er gefragt, gibt es eine Möglichkeit, Google beziehungsweise dem Telefon die Aussprache von Kontaktnamen bekannt zu machen? Ja. Das Problem ist nämlich, wenn man zum Beispiel das Gerät auf Englisch stehen hat, beispielsweise, um bei Google Now eben mehr und bessere Sprachkommandos zu geben, dann verlangt natürlich das Gerät auch die Aussprache von den Kontaktnamen so wie, ja, nicht ganz meistens, aber normal so wie ein Amerikaner die Namen aussprechen würde. Ja, und das ist natürlich so kaum nachzuvollziehen. Ja, und selbst dann gibt es riesengroße Probleme, dass überhaupt Google Now das erkennt. Und ich muss leider dir sagen, Marc, es gibt meines Wissens nach keine Möglichkeit, im Telefon die Aussprache von Kontaktnamen bekannt zu machen. Im Moment noch nicht. Ich meine aber mal, was darüber gehört zu haben. Aber ich habe keine Funktion entdeckt hier, auch nicht bei Jellybean jetzt, die das irgendwie ermöglichen würde, dass man ja dem Telefon beibringt, wie ein spezieller Name jetzt ausgesprochen wird. Also es ist schon ein tatsächlich ein Problem, ja. Also es geht auch andersrum übrigens, wenn man jetzt das Telefon auf Deutsch stehen hat und hat jemand drin mit einem englischen oder amerikanischen Namen, hat man das Problem nämlich auch, ja. Die Erkennung ist da eben ja noch auf eine Sprache festgelegt. Eigentlich sehr, sehr schade. Ich habe keine Lösung dafür, leider. Ja. Wenn ich die hätte, dann wäre ich auch sehr, sehr froh, weil ich habe nämlich dasselbe Problem, dass ich das Ganze nicht benutzen kann. Wie gesagt, ich habe das in Englisch bei mir stehen, aus Gründen, damit ich wenigstens die anderen Sachen noch benutzen kann, die anderen Kommandos etc. Auch im, ja, ich meine, das ist eigentlich Quatsch. Ich mache das hauptsächlich wegen dem App-Angebot, weil man kriegt andere Apps angeboten, wenn man Englisch eingestellt hat, als wenn man das auf Deutsch gestellt hat. Und auch Zugänge auf Webseiten etc. etc. sind da dann anders. Deswegen habe ich das gemacht. Dennoch, wer eben die Kommandos ausnutzen will von der Spracherkennung, der muss eben auch auf Englisch schalten, damit er wenigstens eine etwas größere Auswahl hat. Aber das mit den Kontaktnamen oder beispielsweise auch eben mit den Städtenamen. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, also Navigate to München, Deutschland. Ja. Dann macht er das nicht. Ganz klar. In dem Fall ist es einfach. Munich, Germany, klar. Funktioniert. Anders wird es eben bei Ortschaften, die eben keine verständlichen englischen Namen haben. Ja, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Handschuhsheim. Ja. Was soll ich denn das sagen? Navigate to Handschuhsheim. Oder so. Ja. Also das geht einfach nicht, das versteht er nicht und ja, ist ein Riesenproblem. Also das heißt zum Beispiel Navigate to kann man in Deutschland dann eben vergessen, so oder so. Ja, also wie man es dann auch einstellt. Schade. Also wenn mir da was in Zukunft in die unter die Fittiche kommt, eine Lösung dafür, dann werde ich es natürlich nochmal erwähnen, ganz klar. Und ja. Dann werde ich das auch tun. Gut, wie gesagt, danke, Marc, für die ausführlichen Sachen. Du hast noch eine Sache angesprochen, und zwar konstruktive technische Kritik hat der Marc geschrieben. Füge doch mal die Shownotes an den Feed an. Ich finde es wirklich sehr, sehr praktisch bei anderen Podcasts, wenn ich nicht nur die oftmals nichtssagende Feed-Überschrift zur Beurteilung des Inhalts habe, sondern auch ein paar Shownotes. Danke. Die Shownotes sind integriert im Feed, allerdings nur im Hauptfeed. Das ist der OgVorbis-Feed, der auch bei das ist auch das, was man kriegt, wenn man ancast.zenetcast.com als Adresse nimmt. Ja, diesen Feed mit der OgVorbis-Version. Dort sind die Shownotes drin mit dem MP3-Version. Das ist ein vereinfachter Notfeed. Und ja, wie gesagt, ich empfehle immer den OgVorbis-Feed zu nehmen. Und nicht diese Notlösung mit dem MP3-Feed. Das habe ich eigentlich nur deswegen noch gemacht, weil es eben einige Leute gibt, die Probleme haben mit ihrem Podcast-Client, die OgVorbis-Version zu nutzen. Deswegen ist das sozusagen Notfeed. Aber der Link auf ancast.netcast.com ist ja immer auch noch vorhanden, sodass man sich dann eben durchklicken muss, wenn man denn unbedingt MP3 haben will. Ja. Gut. So, dann geht's weiter. Was hatten wir denn noch? Genau, ich habe noch eine Mail gefunden, die ist schon länger bei mir eingetroffen. Da muss ich mich wirklich dafür entschuldigen. Die habe ich komplett nicht bekommen. Ja. Und zwar der Florian hat mir geschrieben, zwar schon am 10.7. Ich habe die Mail nicht bekommen, die wurde nicht weitergeleitet. Gibt es offenbar ein Problem bei ancast@thenetcast.com. Keine Ahnung warum. Ich habe das alles nochmal nachvollzogen, aber manchmal geht's, manchmal nicht. Kann nicht sagen, kann es auch nicht ändern, weil ich eine direkte Weiterleitung gemacht habe. Aber ich habe jetzt die Mail doch noch gefunden, ja, direkt auf dieses Portal gegangen und da Hast du, lieber Florian, Folgendes geschrieben? Ich habe das Gefühl, dass die Nexus-Geräte, also bisher speziell Galaxy Nexus und Nexus S, von ihrem Hersteller Samsung recht stiefmütterlich behandelt werden bzw. wurden. Ich gucke ab und zu mal auf Amazon, dem wohl wichtigsten Verkäufer vertragsfreier Handys, und dort ist seit Monaten nur noch von Drittanbietern erhältlich. Natürlich zu überhöhten Preisen rund 400 Euro. Bei Amazon war es zu seinen besten Zeiten für ca. 340 Euro zu kaufen. Auch aus den großen Schweine- und Co-Märkten ist hier in München komplett verschwunden. Okay. Das gleiche galt für das Nexus S. Die ersten Wochen war es direkt von Amazon zu haben, dann nur noch zu Mondpreisen über Drittanbieter. Das Galaxy S2 oder das Galaxy S1 sind noch direkt von Amazon zu fairen Preisen erhältlich, sowie jedes andere halbwegs aktuelle Handy. Bei den Providern sieht es ähnlich aus. Nexus-Geräte werden totgeschwiegen und nicht richtig gefeatured. Nun denke ich, dass das Ganze kein Zufall ist. Ich weiß zwar nicht sicher, ob die Amazon-Einkäufer einfach keine Ahnung von guten Handys haben, deshalb lieber palettenweise Galaxy S und Co-Geräte als Nexus-Geräte ordern, oder ob Samsung dafür verantwortlich ist. Ich denke aber letzteres. Könnte es nicht sein, dass die Gerätemenge von Samsung absichtlich klein gehalten wird? Samsung versucht irgendwie alles, dass die Nexus-Geräte unterhalb der Wahrnehmungsgrenze potenzieller Handykäufer bleibt. Ich glaube auch, dass es zumindest hier in Deutschland fast keine Werbung für die Nexus-Geräte seitens Samsung gibt. Die wenige Werbung kam wohl von Google direkt. Scheint mir so, dass Samsung nicht nur viele Handys verkaufen will, sondern vor allem Handys mit ihren eigenen Android, in Anführungszeichen, in Klammer, fucking TouchWiz. Irgendein schlauer Mensch im Nadelstreif hat wohl bei einem Meeting mal auf das Flipboard gemalt, dass man dem Endkunden ein integriertes Erlebnis und alles aus einer Hand bieten müsste und bla bla. Eine ähnliche Argumentation fährt auch HTC wegen Sense. Ich kürze jetzt mal an der Stelle ab. Also, ist prinzipiell so, dass die Werbung für das Nexus tatsächlich von Google gemacht werden muss. Also Samsung produziert dieses Gerät nur im Auftrag von Google. Und Google ist verantwortlich für die Werbung. Und die Werbung ist einfach zu wenig, was Google macht. Ja, das ist immer ein großes Problem bei Google. Also ich würde sagen, die Schuld dafür liegt tatsächlich bei Google. Ist es immer wieder so, das ist schon so oft aufgegangen, das bringt mich ans andere Rande des Wahnsinns. Google meint, es wäre vielleicht so wie in den USA, dass sie nicht viel Werbung machen müssen und es einfach so dann alle Leute wissen, ja, oder dass sich die Leute im Internet informieren und bla bla bla. Das ist halt in Europa noch nicht ganz so weit verbreitet, dass man eben richtige Nachrichten, News, Werbung und so weiter aus dem Internet erfährt, sondern eben 0815 Otto-Normalverbraucher, ja, die werden halt immer noch angesprochen über Fernsehwerbung, über Printwerbung, ja. Und was sie dort sehen, ist gut, und was sie dort nicht sehen, das gibt's nicht, ja. Oder ist nicht seriös, ja, im Hinterkopf. Bei vielen. Ja. Das mag sich zwar bei der jungen Generation, bei der neuen Generation hier grundsätzlich ändern auch, aber die Masse der Leute, für die ist etwas, was nicht im Fernsehen beworben wird, nicht existent. Ja. Und Google muss halt lernen, dass eben andere Märkte andere Werbeformen brauchen, und deswegen muss Google eben für seine Geräte wesentlich mehr Werbung machen. Google muss klar machen, dass das ein Nexus-Telefon, das ist das Android-Telefon. Ja. Die anderen sind nur auf Android-basierende Telefone. Aber das weiß niemand. Das will auch niemand wahrhaben. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass einige Leute vielleicht jetzt durch die Aussagen sogar ein bisschen sauer werden. Aber es ist nun mal so. Das hat auch Vikram Dhotra direkt gesagt. Der hat übrigens ein Samsung Galaxy S3. Und er sagt, ich habe ein auf Android-basierendes Gerät. Aber ein Android-Gerät, das ist das Galaxy Nexus. Ja. Und das mit Amazon und so weiter. Gut, natürlich ist es so, dass Händler wie Amazon sich natürlich auf die Verkaufszahlen konzentrieren. Ja. Und wenn eben ein Gerät nicht besonders stark beworben wird, dann geht Samsung, oder Entschuldigung, Samsung, dann geht eben auch Amazon davon aus, dass eben nicht so viel bestellt werden, und deswegen werden auch diese halt bei Amazon nicht mehr so ins Rampenlicht gerückt. Die Verkaufszahlen sind zwar ganz gut von dem Galaxy Nexus, ja, aber eben durch die verschiedene Werbung, die zum Beispiel auch Samsung jetzt für das Galaxy S3 auch im Fernsehen macht, ja, ist da natürlich wesentlich mehr Umsatz drin, ja, für Amazon. Und deswegen wird halt das auch bei Amazon natürlich stärker beworben, sage ich mal, in Anführungszeichen beworben, eben gepusht, ja. Die bestellen mehr, also ja, wird das auch prominent platziert auf Amazon. Ja. Und ja, ich habe mir das, ich gucke jetzt gerade hier im Hintergrund mal durch. Und ja, es ist tatsächlich so, dass Amazon direkt offenbar hier das Gerät, Moment, ich muss noch mal gucken, ich habe hier einige Market-Verkäufer, die das Samsung anbieten ab 414 Euro. Ist eigentlich okay. So 24 Angebote gibt es da, also 24 verschiedene Händler bieten es an. Davon gibt es einmal zum Beispiel das Amazon Warehouse Deals für 422,16 Euro. Ja. Das ist ja Versand durch Amazon.de, okay, also das ist fast wie wenn man von Amazon selbst kauft. Jetzt gucke ich mal, ob hier Amazon auch wirklich noch das selbst im Programm hat. Scheinbar nicht der Fall. Also tatsächlich, ja. Dennoch, man kann's bestellen, ja. Auch gut, der Preis ist auch ganz okay, würde ich sagen. Ne? Ja, aber es ist eben so, dass das für die Werbung und für die PR und für die auch für die Händler eben Google der Ansprechpartner ist. Samsung hält sich da zurück. Samsung macht natürlich nichts für die Nexus-Reihe. Das ist auch nicht ihr Job. Das ist Googles Job. Ja, und eben da tun sie sich eben außerhalb von den USA noch recht schwer. In den USA komischerweise haben sie es gelernt und da wird sogar noch auch die klassischen Medien öfters mal bedient, öfters als bei uns. Wie stark das wirken kann, das hat man ja bei uns gesehen mit der Google Chrome Werbung beispielsweise. Da waren auf einmal überall an allen Ecken und Enden, an Bushaltestellen, überall im Fernsehen diese Google Chrome Werbung. Und siehe da, Google Chrome ist eingeschlagen und hat hier riesen Zuwächse bekommen auf dem Markt. Bei uns auch, ja. Google Chrome ist ein Begriff jetzt mittlerweile. Und das fehlt halt. Ja, hier bei den anderen Produkten, die Google anbietet. Also ich sehe da die Schuld ein bisschen bei Google. Die Händler, ja, die Händler kaufen das ein und verkaufen das, wo sie davon überzeugt sind, eben, dass sie mehr davon verkaufen. Ja, also dass es ein Hit wird. Und soll man das sagen? Man kann die nicht dazu zwingen. Ja. Das zu machen. Man kann höchstens als Kunde vielleicht Amazon auch mal oder dem Händler seines Vertrauens, wo man das auch bestellt, ja, kann man da vielleicht mal darauf hinweisen, dass man nicht zufrieden ist, dass zum Beispiel eben Amazon direkt das Galaxy Nexus gar nicht mehr im Programm hat, sondern nur über die Marketplace-Anbieter. Ja. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, wie das den Firmen bewusst wird, hallo, das sind Leute, die möchten gerne das Handy haben und aber die möchten das auch direkt haben. Na gut. Also gut, das war der Community-Teil. Mehr haben wir nicht. Ja, genau. Und jetzt kommt dann zur App der Woche. Und ich habe ja, das relativ schnell, relativ kurzfristig hier rausgekramt. Als ich sage und schreibe heute Morgen rumgesurft bin und habe hier noch fieberhaft eine App der Woche gesucht, da kam ich auf ein Spiel London 2012 oder 2012 soll man ja sagen, ja. Official Mobile Game. Das offizielle mobile Spiel, also von den Olympischen Spielen in London 2012. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da ein offizielles Spiel gibt dafür. Fantastisch. Es ist ein sogenanntes Freemium-Spiel. Ja, das heißt, man kriegt das Spiel kostenlos und man bekommt 2000 Sterne. Ja, das ist ein Wert von 2 Dollar etwa. Dafür kann man sich Sachen kaufen, über die Münzen, die man kriegt, kann man dann auch, also während dem Spielen, wenn man gut ist, ja, kann man dann auch neue olympische Disziplinen freischalten. Dabei ist unter anderem 100 Meter Lauf, 100 Meter, 110 Meter Hürden, 100 Meter Freistil Schwimmen, Double Trap, das Schrotflintenschießen, ja, Dreisprung, Stabhochsprung und 100 Meter Butterfly und auch Kajak und Bogenschießen ist mit dabei. Bogenschießen könnte man übrigens sehr, sehr gut. Die Steuerung, ich habe es auf dem Galaxy Tab gespielt, ist durchwachsen. Also es ist okay. Ich glaube, da gibt es bei verschiedenen Geräten Probleme. Und ich meine, dass das Galaxy Tab mit dazu gehört. Die Steuerung ist sehr, sehr ungenau. Und erkennt oftmals das Drücken nicht richtig. Leider muss man da wie bei, ihr kennt es früher, diesen Buttonmasher, ja, wo man dann eben so ganz schnell, zack, zack, zack, zack, zack, ja, oder früher hat man das mit dem Joystick rechts zu links, ja, gemacht, ganz schnell, um eben zum Beispiel Geschwindigkeit zu bekommen beim 100-Meter-Lauf. Und das ist natürlich mit dem Touchscreen ein Horror. Also ich finde es auf dem Galaxy Tab so diese Disziplin, wo man das machen muss, nicht ganz so gut zu spielen. Ganz toll finde ich übrigens, finde ich aber das zum Beispiel das Bogenschießen. Ja, das macht richtig Laune. Man kann auch einstellen, ob die Neigungssensoren mit verwendet werden bei diesen Disziplinen, zum Beispiel um Endspurt zu geben etc. Also ich finde es trotzdem ganz gut, deswegen auch App der Woche. Ja, man kann seinen Sportler aufwerten mit Training und auch anpassen mit über 220 Gegenständen, steht hier im Text. Ja, also da kriegt man alle möglichen Power-Ups und Ausrüstungsgegenstände, wo man dann eben seinen Athleten aufwerten kann. Es gibt drei Spielmodis. Man kann einmal ganz normal trainieren, das macht man dann offline. Oder man fordert jemanden in der Challenge heraus, oder man nimmt an den Olympischen Spielen teil. Und das finde ich besonders schön, dass da automatisch dann Leute aus der ganzen Welt eben mit ins Spiel genommen werden. Also man spielt dort tatsächlich nicht gegen Computergegner, sofern welche online sind. Bei mir waren bisher immer welche online. Man spielt also nicht gegen Computergegner, sondern man spielt gegen andere Spieler, die irgendwo auf der Welt eben auch mitmachen. Und das finde ich äußerst cool und das macht richtig Spaß. Wie gesagt, die Steuerung ist das große Problem. Probiert es einfach mal aus auf eurem Gerät, ob es da besser funktioniert. Man sieht es auch in den Bewertungen, gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Einige Leute haben massive Probleme, andere Leute haben überhaupt keine Probleme mit dem mit dieser Steuerung. Also scheint es da doch Unterschiede eben zu geben. Als Alternative möchte ich noch erwähnen, das habe ich jetzt gar nicht verlinkt, aber ich sag's einfach mal, es gibt noch Summer Games 3D, einmal in einer Lite-Version und einer Vollversion von Tankram 3D, der Firma Tankram 3D. Und Summer Games 3D Lite, das ist die kostenlose Version und das ist auf jeden Fall eine Alternative, da soll die Steuerung auch einen Tacken besser sein. Dafür ist die Grafik leider nicht ganz so aufwendig wie bei den offiziellen Olympischen Spielen oder für das offizielle Olympische Spiel für Android. Genau. Ja, und damit ist der Uncast für heute vorbei. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder eigene Beiträge habt, ja, ihr könnt auch eigene Beiträge aufnehmen und mir schicken, ja, ich baue die auf jeden Fall mit ein. Dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus, das ist die beste Anlaufstelle momentan. Uncast, einfach oben in der Suche bei Google Plus Uncast eingeben und schon kriegt ihr die Seite angezeigt. Oder ihr könnt eine Mail schreiben an uncast@thenetcast.com und da könnt ihr auch ebenfalls, wie gesagt, eure Sachen loswerden. Ich freue mich da immer drüber. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Haltet die Antennen steif und bleibt gesund. Bis nächsten Woche hoffentlich. Tschüss! And volumes ruled that world.